Die DFB-Jagersportlotte vom 6. bis zum 11. September an den Judo-Asienmeisterschaften der Jugendlichen und Junioren 2016 in Indien teilgenommen hatten, kehrten am 14. September mit einem Zug zurück. Sie erkämpften bei diesem Turnier 2 Goldmedaillen und eine Bronzemedaille. Osoni und C&H besiegten in den Gewichtsklassen 48 Kilogramm und 52 Kilogramm der Juniorinnen alle Gegnerinnen und errangen den ersten Platz. Zhang Zhong-il bekam in der Gewichtsklasse 55 Kilogramm der Junioren eine Bronzemedaille.